Ja, hallo, herzlich willkommen zum Workshop Diversitätskritischer Psychologie im globalen Kontext. Wir werden heute von zwei Referenten jetzt Vortrag hören zur kritischen Psychologie, und zwar von zum einen Josef Held und von Thomas Theo. Es wird dabei eben um verschiedene Ansätze kritischer Psychologien auf dem internationalen Spektrum gehen. Josef Held wird erst einmal kritische Psychologie im deutschsprachigen, im deutschen Raum vorstellen. Und Thomas Theo wird dann die internationale Perspektive anbringen. Ich werde dann noch kurz die Referenten vorstellen. Josef Held ist Professor an der Universität Tübingen, hat verschiedene Schwerpunkte, die ich jetzt mal vorlese, weil sie auch wirklich zahlreich sind. Das sind zum einen empirische Methodik, pädagogische Interessenschwerpunkte der kritischen Psychologie, der Subjektwissenschaft, der Migrationsforschung, Kinder- und Jugendforschung und international vergleichende Studien. Thomas Theo ist Professor an der York-Universität in Toronto. Wir freuen uns ganz besonders, dass er den weiten Weg hierher geschafft hat und auch bereit war, hierher zu kommen. Er ist Mitherausgeber des Journals für Journal of Theoretical and Philosophical Psychology und auch Mitherausgeber der Enzyklopädie kritischer Psychologie. Und ja, wünsche euch viel Spaß und interessanten Input. Also, wenn Sie sich hier diese schöne Grafik ansehen, dann werden Sie wahrscheinlich als erstes die kritische Psychologie vermissen. Steht also sozusagen die kritische Psychologie, Holzkampfscher Prägung, normalerweise mit großem K geschrieben, die steht hier gar nicht. Und es kommt daher, dass es neben der kritischen Psychologie auch noch eine ganze Reihe anderer Psychologien gibt, die vom Mainstream stark abweichen und die auch einen kritischen Anspruch haben. Und ich bin der Meinung, dass es sich lohnt, sich mit den anderen Ansätzen auch jeweils auseinanderzusetzen, nicht um alles miteinander zu vermischen, weil der Anspruch der kritischen Psychologie von Holzkamp ist ein paradigmatischer Anspruch, das heißt, er hat eine richtige Grundlegung der Psychologie nicht nur geschrieben, sondern geschaffen insgesamt, die sich von anderen unterscheidet. Und trotzdem kann man natürlich voneinander lernen. Es geht nicht darum, jetzt zu gucken, wer ist der Beste, was ist das Richtige. Ich selber bin sozialisiert sozusagen durch Holzkamp, weil ich bei ihm auch habilitiert habe und verstehe mich auch als kritischer Psychologe, nehme aber Bezug auf viele andere Ansätze, ohne, wie gesagt, einfach nur eine Vermischung herzustellen. Gut, dann suggeriert die Grafik, dass es hier sieben verschiedene Ansätze gibt in Deutschland. Das ist jetzt nur der deutsche Teil, der andere kommt dann nachher. Dass es im deutschsprachigen Raum, also nicht nur in Deutschland, dass es da eben sieben verschiedene Ansätze gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber so einfach ist es nicht, weil natürlich im Laufe der Zeit die Ansätze auch voneinander gelernt haben. Und immer, wenn man zu jemandem sagt, ja, aber was weiß ich, bei der qualitativen Psychologie, da fehlt doch das handlungstheoretische Element oder so, dann sagen die, nein, das ist bei uns auch drinnen. Oder das diskursive Element, nein, das ist bei uns auch drinnen und so weiter. Von daher ist es nicht ganz so einfach heutzutage, einfach das in sieben Blöcke aufzuteilen. Ich mache es trotzdem, um ein bisschen eine Klarheit herzustellen, wo der Schwerpunkt in der Diskussion der Psychologien jenseits des Mainstreams liegt. Okay, ich fange mal an mit der politischen Psychologie, ist eine der schwierigsten Aufgaben. Das heißt einfach nur politische Psychologie. Es hat sehr viel mit der kritischen Theorie zu tun. Natürlich der Name Fromm ist dabei ziemlich zentral. Und es gab aber auch an den Anfängen, das meiste von dem, was ich hier berichte, hat in den 60er Jahren, wenn kein Anfang, dann doch einen ersten Höhepunkt. Also es war eine für die Psychologie relativ kreative Phase. Und die Verbindung von Psychoanalyse und kritische Gesellschaftstheorie war in diesen Jahren sehr wichtig und wurde sehr stark von psychoanalytischer Seite betrieben. Fromm war sozusagen dann ein erster Bezugspunkt dabei und damit, da er ja Teil der kritischen Theorie ist, war sozusagen die kritische Theorie so ein Fundament für diese Anfänge der politischen Psychologie. Es gab dann einen wichtigen Vertreter, Klaus Horn und Lorenzer dann auch, Alfred Lorenzer. Ich fand sie deswegen sehr wichtig, weil sie die Aktionsforschung als einen wichtigen Entwicklungspunkt sozusagen bezeichnet haben. Vor allem der Klaus Horn hat ein Buch geschrieben zur Aktionsforschung, Handlungsforschung sozusagen, ganz ungewöhnlich für eher psychoanalytisch ausgelegte Ansätze. Und es war sehr schade, dass der Klaus Horn dann schon mit 50 Jahren gestorben ist und von daher sozusagen da diese Entwicklung abgebrochen ist. Und es funktioniert ja nie so, dass dann immer der Nachfolger kommt und der Nachfolger und der Nachfolger oder so, sondern dann gibt es Änderungen. Es gab dann in der deutschen Gesellschaft, beim BDP, Bund Deutscher Psychologen, also der Psychologengesellschaft, gab es dann oder wurde eine Sektion politische Psychologie gebildet und es entstand daraus die Zeitschrift für politische Psychologie. Und es ist ganz eine typische Entwicklung, wenn eine bestimmte Richtung einige Zeit überlebt, dann hauptsächlich dann, wenn sie schafft, eine eigene Zeitschrift rauszugeben. Und um die sich dann einige gruppieren können und wo man dann gucken kann, wer gehört da dazu, wer gehört nicht mehr dazu und so weiter, ist natürlich in der kritischen Psychologie auch so. Forum Kritische Psychologie existiert auch seit den 70er Jahren. Also die Sektion Politische Psychologie war gegründet und damit war zwar immer noch der Bezug zur kritischen Theorie, Frankfurter Schule, Adorno und so weiter, Fromm und andere hergestellt, aber nun wurde immer schwächer, dieser Bezug. Und wenn man heutzutage guckt, was ist aus der Zeitschrift für politische Psychologie geworden, immer ein Indiz dafür, wie es diesem Ansatz geht, dann stellt man fest, dass seit 2006 keine Nummer mehr erschienen ist. Und aber auf meine Nachfrage immer wieder behauptet worden ist, dass man noch lebt. Und dass das alles noch kommt, nachgeliefert wird und so weiter. Also schwierige Geschichte, aber große Verdienste dieser Richtung, meiner Meinung nach, weil sie eben diese Aktionsforschung und Handlungsforschung in die Psychoanalyse reingetragen haben, dadurch auch eine kritische Forschungsrichtung sozusagen innerhalb der Psychoanalyse möglich wurde und gestaltbar war. Und man kann sozusagen aus diesem Ansatz einiges lernen. Man sollte es nicht so machen wie in den Anfängen der kritischen Psychologie, dass man das einfach als Freudomarxismus bezeichnet und dass das keinen Wert hat sozusagen, weil das ist eine Kombination Freud-Marx, die geht gar nicht und war ein Irrtum. Und so weiter. Das sollte man nicht machen, sondern es ist interessant, wie historisch versucht wurde, kritische Theorie und Psychoanalyse miteinander zu verbinden. Ein zweiter Ansatz, den ich heute noch für wichtiger halte, ist die Tätigkeitspsychologie. Hat eine ziemlich starke Verbindung zur kritischen Psychologie von Klaus Holzkamp. Ich sage nicht gerne die kritische Psychologie mit großem K oder so, sondern einfach kritische Psychologie, Grundlegung Holzkamp. Klaus Holzkamp hat auf Leontief zurückgegriffen, der sozusagen einer Troika war in der frühen Sowjetunion und ein Schüler von Vygotsky, sie haben sich als Troika verstanden, Leontief, Nuria und Leontief. Und am Anfang der kritischen Psychologie war die Frage, der kritischen Psychologie von Holzkamp, war die Frage, wo kann man anschließen? An welchen Ansatz kann man anschließen? Und man hätte natürlich an diese Verknüpfung Psychoanalyse und kritische Theorie anknüpfen können, es ging aber nicht. Also vom Ansatz her war das unmöglich und Holzkamp hat dann geschwankt einige Zeit oder ein bisschen geschwankt zwischen Leontief und Vygotsky. Der Vygotsky ist vielen wahrscheinlich nicht bekannt hier, obwohl er als der Mozart der Psychologie bezeichnet wird. Und in der frühen Sowjetunion sehr bedeutsam war. Und man denkt, weil es sich um eine Troika handelt und das immer als kulturhistorische Schule bezeichnet wird, was da entstanden ist in den frühen Jahren, denkt man, dass das ungefähr, dass die drei ungefähr in die gleiche Richtung gegangen sind. Das war aber nicht der Fall. Der Leontief hat sehr stark auf Handlung gesetzt und auf Tätigkeit und Arbeit, frühe Sowjetunion. Dem Holzkamp hat das imponiert. Er hat mal in einem Interview gesagt, uns lag der Hammer näher als das Drama von Shakespeare oder so, also oder Sprache war weniger nah beim Holzkamp als die Tätigkeit. Damit ist sozusagen der Ausgangspunkt der kritischen Psychologie von Klaus Holzkamp Alexei Leontief geworden und nicht Vygotsky. Und ich habe, kann man nachlesen im Forum Kritische Psychologie Nummer 50, habe ich meinem Aufsatz den Titel gegeben, als Nachruf an Klaus Holzkamp, von Holzkamp zu Vygotsky und immer wieder zurück. Das heißt, beim Vygotsky ist etwas, was in der kritischen Psychologie nicht drinnen ist, was man aber in der kritischen Psychologie brauchen kann. Und das finde ich beim Leontief nicht. Es gibt, wenn man sagt Tätigkeitspsychologie, dann gibt es eine Gesellschaft sozusagen für Tätigkeitspsychologie, die einfach die kulturhistorische Schule auf ihr Panier geschrieben hat. Rodinsky, dann der Wolfgang Janssen gehört auch dazu und so weiter. Also das ist auch eine lebhafte Truppe, machen eigene Konferenzen, auch heute noch geben Bücher raus und so weiter. Also das ist eine sehr lebendige Angelegenheit. Sie haben aber das Problem, dass sie Leontief und Vygotsky in einen Topf werfen sozusagen und damit keinen richtigen Bezugspunkt haben, aus meiner Sicht. Und ich habe mich dann sozusagen eher auf die Seite von dem Vygotsky geschlagen, weil der Leontief ist sowieso genügend beim Holzkamp drinnen. Gut, dann kommt die handlungstheoretische Psychologie, die ist in Deutschland sehr stark in der Kulturpsychologie angesiedelt. Es gibt aber auch einzelne Menschen dabei, wie den Herrn Kaminski, der manchmal noch in der Psychologie berücksichtigt wird. Aber ein Schwerpunkt liegt in der Kulturpsychologie. Das Wesentliche ist dabei, dass kein richtiger Ansatz entstanden ist, sondern einfach nur der Handlungsbegriff generell zum Ausgangspunkt für die Psychologie gemacht worden ist. Gegenstand der Psychologie ist die menschliche Handlung. Die menschliche Handlung. Andere Handlung gibt es nicht. Sonst ist keine Handlung. Und nicht wie in der Normalpsychologie, wo Verhalten eben der Grundbegriff ist und der sozusagen kollidiert mit dem Handlungsbegriff. Handlungsbegriff heißt, Intentionalität spielt eine große Rolle, das Begründungsmodell ist wichtig, gegen das Kausalmodell gerichtet und da gibt es eine Reihe von Leuten, die sich handlungstheoretisch verstehen, die zum Teil auch in der Mainstream-Psychologie rezipiert werden, aber die zum guten Teil kritisch der Mainstream-Psychologie gegenüberstehen, weil die ja mit Handlung eigentlich nichts im Sinn hat. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen für die restlichen Ansätze. Sehr wichtig ist die diskursive Psychologie, die man sehr leicht mit der konstruktivistischen verwechseln kann und so. Deswegen behandle ich die jetzt beide gleichzeitig. Diskursive Psychologie heißt, dass die wesentliche analytische Variante der Diskurs ist. Und ein Diskurs kann ein psychologischer, relevanter Diskurs sein oder auch ein allgemein gesellschaftlicher. Wenn in der Zeitung irgendwas steht und das verbreitet wird, ist das auch ein Diskurs sozusagen. Und wenn die Leute, zwei Nachbarn miteinander reden, ist das auch ein Diskurs. Und der eine Diskurs findet sich oft im anderen Diskurs wieder und so weiter. Und von daher ist das eigentlich ein interessanter Gegenstand. Ich vermute, dass das nachher bei diesen, wenn wir auf die globale Ebene gehen, dass das dann eine größere Rolle spielen wird. Die diskursive Psychologie spielt auch in der feministischen Psychologie eine ziemlich große Rolle, und zwar deswegen, weil oft auf den Michel Foucault zurückgegriffen wird in der diskursiven Psychologie, der ja sozusagen ein Diskurstheoretiker, so kann man ihn auch verstehen, nicht nur als Machttheoretiker, Diskurstheoretiker ist. Und es gibt dann die kritische Diskursanalyse auch noch und so. Also sehr stark auf den Diskurs zentriert, und die konstruktivistische Psychologie konzentriert sich zum Teil auch darauf, ist aber sehr heterogen. Und man kann sagen, dass die konstruktivistische Psychologie mit der kritischen Psychologie mit kleinem K ziemlich identisch ist. Also auch die kritische Psychologie mit kleinem K, die ich hier konstruktivistische Psychologie nenne, hat auch eine eigene Zeitschrift, die liegt aus. Die hieß ursprünglich mal Psychologie und Gesellschaftskritik und dann hieß sie Psychologie und Gesellschaft. Und wenn man sich die Artikel anguckt, dann geht es immer um die Kritik an ganz bestimmten Situationen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Verhältnissen und so weiter und den Individuen, die sich darin dazu verhalten und so. Sehr wichtig, aber sie haben, diese Richtung hat sozusagen keine eigene Grundlage entwickelt. Sie verhält sich einfach kritisch zu ganz bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, die für die Individuen problematisch sind. Hier in dem Kreis der Referenten und so weiter würde ich den Peter Matthes auch dazu zählen. Und von daher denke ich, wenn überhaupt eine psychologische paradigmatische Grundlage vorhanden ist, dann ist es die konstruktivistische. Nämlich sehr subjektivistisch auch oder sehr subjektiv sozusagen. Die Individuen, diese Richtung interessiert sich hauptsächlich dafür, wie diese Individuen ihre Welt selbst konstruieren und sich selbst auch konstruieren. Und jetzt als vorletztes, die phänomenologische Psychologie. Der Holzkamp hat in bestimmten Momenten gesagt, dass er sehr viel von den Phänomenologen hat. Vor allem, es gab beim ersten Kongress kritische Psychologie, war auch Karl Friedrich Graumann aus Heidelberg eingeladen, ein sehr bedeutsamer phänomenologischer Psychologe, und es gab eine Diskussion zwischen Graumann und Holzkamp und so weiter. Und wenn man die Phänomenologie kennt, dann weiß man, dass der Holzkamp sehr stark davon beeinflusst ist. Und deswegen identifiziere ich diese phänomenologische Psychologie mit der Heidelberger Schule. Da gab es dann auch Leute noch nach Graumann, die dann diese Phänomenologie fortgeführt haben. Und als letztes die qualitative Psychologie. Es gab sozusagen eine Gegenbewegung gegen die Mainstream-Psychologie, die experimentell und statistisch ausgerichtet ist. und zwar sich darüber auch definiert, was ist Psychologie. Psychologie ist, wenn mit Experimenten und Statistik gearbeitet wird. Operationale Definition. Und man kann natürlich so darauf antworten, dass man sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen auch qualitativ forschen oder vor allem oder allein qualitativ forschen. Und dann gibt es sozusagen eine Richtung, die sich über die Methode definiert als psychologische Richtung, qualitative Psychologie. Hat es auch ganz schwer. Alle diese Psychologien sind ausgeschlossen vom Mainstream, kommen auch im Studium im Allgemeinen nicht vor, nicht einmal als Übersicht. Und auch die qualitative Psychologie gilt sozusagen als Gegner einer sich naturwissenschaftlich verstehenden Psychologie. Und deswegen bezeichne ich sie, obwohl sie gar nicht besonders kritisch ist eigentlich, beziehe ich sie trotzdem ein in die kritischen Psychologien. Wenn man jetzt fragt, was ist das Gemeinsame dieser kritischen Psychologie, dann kann man sagen, fangen wir mit dem unteren links an, Historizität, das heißt, nicht wie im Mainstream werden alle historischen Zustände ausgeschlossen und man will immer allgemeine Gesetzmäßigkeiten finden, die nichts mit der Geschichte und mit der aktuellen Situation und so weiter zu tun haben. Das ist sowieso meiner Meinung nach ein furchtbarer Irrtum, dass man das überhaupt könnte, dass man eine Psychologie machen könnte, die abstrahiert von jeder Historizität, was sie aber versucht, weil sie jeden naturwissenschaftlich versteht und allgemeingültige Gesetze entwickeln will, die in Indonesien genauso stimmen wie in Kalifornien oder so. Oder in Niederbayern. Also von daher, die Historizität ist bei diesen verschiedenen Psychologien, von denen ich gesprochen habe, gemeinsam. Die Personalisiertheit, also dass man sozusagen guckt, wie geht es dem einzelnen Individuum und nicht immer noch im Mittelwert schiebt. Das ist das qualitative Moment. Und dann der intentionale Handlungsbezug. Also es sind Handlungstheorien, hat auf Handlung ausgerichtete Theorien und Handlung heißt immer Intentionen haben, eigene Intentionen haben, eigene Ziele, die nicht einfach nur determiniert sind. Und das Letzte ist die gesellschaftliche und soziale Vermitteltheit der aller subjektiven Regungen und in der Mitte steht dann das Wort Subjekt, das heißt, alle haben einen starken Bezug auf das Subjekt. Also alle die ich vorher genannt habe, alle die haben einen starken Bezug auf das Subjekt und man könnte sie in diesen vier Dimensionen definieren. Manche kaum einen gesellschaftlichen und sozialen Bezug oder so, manche wenig, irgendwie historischen Bezug und so weiter, aber trotzdem, es ist immer gemeinsam. Deswegen kann man sozusagen aus meiner Sicht von Subjekttheorien reden. Es gibt auch rege Diskussionen heutzutage über Subjekttheorien und man kann dann sozusagen auch in der kritischen Psychologie, Holzkampfsche Provenienz, kann man dann auch gucken, wo vielleicht auch interessante Untersuchungen gemacht werden, in der qualitativen Psychologie oder historische Untersuchungen und so weiter, die reinterpretierbar sind im Kontext der kritischen Psychologie, Holzkampfsche Prägung. Und jetzt als Letztes, denkt man sich natürlich jetzt für die ganze Welt erklärt. So. Also, warum zeige ich dieses Schema? Ich zeige es deswegen, weil das ist sozusagen dann schon ein Übergang zu den anderen Psychologien außerhalb des deutschsprachigen Bereichs. Es gibt bei allem dem, was ich gesagt habe, immer einen starken philosophischen Bezug und eine starke historische Fundierung. Und zwar philosophisch-historische Fundierung. Der Holzkamp hat einmal gesagt, er glaubt, dass der Kant irgendwie in seiner Theorie eine Rolle spielt. Aber er war sich nicht drüber abgedacht. Aber wenn man von Kategorien redet, wie der Klaus Holzkamp, dann ist man auf der Kantschen Ebene. Weil das ist ein Begriff von Kant, die Kategorien. Und Grundkategorien und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo die kritische Psychologie da beeinflusst wird. Und dann sieht man sozusagen, man muss das Schema tatsächlich von oben nach unten lesen. Oben sozusagen Kant und dann geht es rechts rüber zu Nietzsche und Foucault, postmoderne Theorien, konstruktivistische Psychologien. Piaget gehört da auch noch mit dazu sozusagen, weil er auch in die Richtung von Konstruktivismus geht und so weiter. Also so könnte man hier die eine Linie sehen, die philosophische Wurzel. Dann die zweite philosophische Wurzel ist in Bezug auf die phänomenologische Psychologie, die Gestaltpsychologie. Dadurch ist der Holzkamp auch sehr stark beeinflusst. Er war in seinen Anfängen ein Gestaltpsychologe und die Gestaltpsychologie kommt von Husserl her und damit auch die phänomenologische Psychologie. Husserl war ein ausgewiesener Phänomenologe. Übrigens, der Klaus Holzkamp hätte stark protestiert, wenn ich gesagt hätte, dass er Anleihen bei Heidegger gemacht hat. Hat er aber, weil wenn er sagt, je mich, also etwas gilt für je mich, dann ist es ein ganz klarer Begriff, den es nur beim Heidegger gibt. Also von daher ist es, greift er nicht nur auf den Husserl zurück, sozusagen in seinen phänomenologischen Aspekten, der Klaus Holzkamp, sondern auf die ganze phänomenologische Tradition. Ja. Kurze technische Frage. Ich bin so ein bisschen verlockt, fast weil es so schön aussieht, das abzumalen. macht das Sinn oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man das auch mal irgendwo... Das können Sie, wenn Sie einen Stick nachher bringen, können Sie sich das runterladen. Ja. Okay, oder die Mailadresse, dann kann man es auch sammeln oder irgendwas, wenn es andere auch noch interessiert. Ja, bitte. Ja, also aus Organisatorischer-Perspektive können wir natürlich schauen, wenn Sie dazu bereit sind, dass wir die Folien auf die Homepage stellen, vielleicht mit dem Deutschen. Ja, ja. Gut, prima. Also, jetzt waren wir hier bei der phänomenologischen Linie, die natürlich auch vom Kant herkommt und so weiter, also so ist es nicht. Und dann, jetzt kommt die soziokulturelle Schule, von der ich gesprochen habe, frühe Sowjetunion. Da gibt es den Leontief, der dann in die Tätigkeitspsychologie vor allem reingegangen ist, aber auch in die kritische Psychologie und auch in die Handlungspsychologie. Und der Max Weber sozusagen aus der Soziologie hat auch noch ein starkes Bein in der Handlungspsychologie drinnen, weil Handlung ist ein Grundbegriff von Max Weber und der war der Erste in Deutschland, der das sozusagen richtig ausgearbeitet hat. Und jetzt die letzte Linie sozusagen, politische Psychologie, kann man sagen Psychoanalyse, Frankfurter Schule, politische Psychologie. Und grundsätzlich gilt sozusagen, es gibt eine Hegel-Linie, es gibt eine Schopenhauer-Linie, eine Husserl-Linie und eine Nietzsche-Linie und es ist alles deutsche Philosophie und dadurch sind diese alternativen Ansätze geprägt, wenn auch nicht einfach Ableger davon, sondern einfach geprägt. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit der deutschen Alternativen in der Psychologie, im Unterschied, glaube ich, aber das hören wir jetzt dann, im Unterschied zu den Psychologien außerhalb vom deutschsprachigen Bereich. Haben Sie noch Fragen dazu? Wir haben gedacht, weil jetzt kommt dann was anderes sozusagen, dass Sie darauf jetzt nochmal Rückfragen stellen können und so weiter. Ja, bitte. Ich wollte nur zu dem allerletzten Bild hinzufügen, dass ja der amerikanische Pragmatismus, glaube ich, für die Handlungspsychologie auch sehr wichtig war, so für Bösch zum Beispiel. Bezieht sich da auch ganz viel drauf. Und also da, glaube ich, gibt es schon nochmal was anderes als ja, Bösch und Straub, ja. Und die ist, glaube ich, sehr maßgeblich gewesen, also die Bezüge Der Pragmatismus. man dann vielleicht nochmal ein bisschen andere. Bei der Handlungspsychologie. Ja, ja, ja, ja. Da weiß ich jetzt genau, dass es da sehr starke Bezüge gibt bei anderen Sachen. Ja. Kenne ich da nicht so aus. Ja, ich habe natürlich sozusagen, ich habe mich auf Europa beschränkt in Bezug auf die Philosophie. Das stimmt. Und ich bin aber nicht sicher, ob die Handlungspsychologie nicht sekundär dann auch auf Miet und so weiter zurückgegriffen hat, ob das wirklich ein Ausgangspunkt für die Handlungspsychologie war. So wie sich die Handlungspsychologie entwickelt hat, glaube ich, kommt man ziemlich weit, wenn man soziokulturelle Schule und Max Weber zusammennimmt. Wäre eine Frage noch. Aber so oder so ist sozusagen auch immer, das wäre auch wieder der soziologische Einfluss, also ähnlich wie bei Max Weber. Und man sieht hier, das ist mir sehr wichtig, dass diese Psychologie nicht einfach in den 60er Jahren irgendwie erfunden worden sind oder irgend sowas, sondern dass das Vorgänger hat, Wurzeln hat und so weiter. Sonst noch Fragen gerade? Gut, danke. Ich habe meine Slides im Englischen geschrieben, weil das für mich in der Zwischenzeit schon leichter ist, weil ich 17 Jahre in Kanada lebe. Und wenn ich spreche fast nur Deutsch, nur meine Mutter, und dann ist es Österreichisch. Und ich habe drei Themenbereiche. Der erste Themenbereich ist theoretische Probleme. Ich habe auch eine breite Definition von kritischer Psychologie, ein bisschen anders als deine, aber auch eine breite Definition von kritischer Psychologie. Dann möchte ich sozusagen darstellen, wie kritische Psychologie in der Welt ausschaut, welche Ansätze gibt es da, und möchte dann sozusagen auch noch kurz etwas sagen über kritische Psychologie und Transdisziplinarität. So, wenn man so über kritische Psychologie spricht im globalen Kontext, stellt sich die Frage, wie soll man denn kritische Psychologie definieren? Wie ich gesagt habe, ich habe eine breite Definition, und da mache ich zunächst mal eine Unterscheidung zwischen Kritik der Psychologie und kritischer Psychologie. Kritik der Psychologie gibt es sozusagen überall. Das würde ich nicht als kritische Psychologie definieren, aber sozusagen Kritik der Psychologie findet man im Mainstream. Sicher, wenn man sich zum Beispiel erinnert an die Kritik von Chomsky an Skinners Theorie, das ist eine Kritik der behavioristischen Lerntheorie. Das wäre eine Kritik der Psychologie, aber das ist nicht kritische Psychologie in meinen Augen. Man könnte dann sagen, kritische Psychologie ist, was immer kritische Psychologen tun. Operationale Definition. Das ist natürlich auch nicht zufriedenstellend. Und ich glaube, was ich versuche, ist sozusagen, kritische Psychologien sind basierend nicht auf dem Subjektbegriff, in meiner Definition, aber auf soziale Ontologien, soziale Epistemologien und progressive Praxis. So, diese drei Kriterien sind für mich sozusagen schlaggebend, wenn es um eine Definition von kritischer Psychologie geht. Dann kann man sagen, es gibt Insiders und Outsiders. Insiders sind sozusagen Leute, die klar in der kritischen Psychologie sich selbst als kritische Psychologen verstehen. Und dann gibt es natürlich Outsiders wie feministische Psychologie oder postkoloniale Theorie, die man natürlich auch sagen kann, dass das eine Form von kritischer Psychologie, auch wenn die sich selbst nicht als kritische Psychologen verstehen und auch diese Terminologie nicht verwenden. Und das meine ich mit der Varietät dieser Traditionen. Und das ist sozusagen, ich weiß nicht, wer das kennt, The Hidden Roots of Critical Psychology, Michael Billig, britischer Psychologe. Und das ist genau die Frage, das hat Josef auch gestellt, was sind denn die Wurzeln der kritischen Psychologie? Und was ist interessant hier, ist, wenn Michael Billig über kritische Psychologie redet, hat er drei Kandidaten über die Wurzeln oder die, wie sagt man, Traditionen der kritischen Psychologie, da verwendet er drei Wurzeln. John Locke, David Reed, Common Sense Philosopher und the third Earl of Shaftesbury. Und das ist genau, was Josef gesagt hat. Was er als die Tradition, und er verwendet hauptsächlich britische Figuren. So, das ist interessant, dass die Briten britische Figuren als ihre Traditionen, für mich ist das interessant, verwenden. Und in der deutschen Psychologie verwendet man deutsche Traditionen. Und warum verwendet er den Third Earl of Shaftesbury? Weil sozusagen, was Josef gesagt hat, diskursive Psychologie, weil sozusagen das der Fokus ist. Wenn diskursive Psychologie, Sprache, Dialog, Konversation, Narration, wenn das die Grundkategorien der Psychologie sind, der kritischen Psychologie sind, dann schaut man Wurzeln sozusagen oder Traditionen, die das repräsentieren. Und deswegen verwendet er den Earl of Shaftesbury. Das ist ähnlich, was Josef gesagt hat. So, was sind denn die geschichtlichen Quellen der kritischen Psychologie? Ja, wenn man sozusagen einen britischen Fokus hat, dann hat man britische Quellen vielleicht. In der deutschsprachigen Psychologie hat man natürlich Kant und als Josef das unterstrichen hat, natürlich Holzkamp verwendet für eine Kategorialanalyse, ist natürlich sozusagen ein kantischer Begriff. Marx ist klar, also Sigmund Freud, streiten sich schon Leute, ist Sigmund Freud kritischer Psychologe oder nicht. Und dann natürlich die kritische Theorie und dann sozusagen die Nietzsche-Foucault-Tradition, die Josef auch verwendet hat, und dann Lacan sozusagen, zeitgenössischer, psychoanalytische Tradition. Die Frage ist natürlich, ist das eurozentrisch? Mit den Traditionen, hauptsächlich deutsche und britische Figuren widerspiegeln, stellt sich die Frage, hat das einen eurozentrischen Charakter? Und das ist nicht überraschend, dass wenn man nach Afrika geht, die afrikanischen kritischen Psychologen, die sprechen von Franz Fanon, Steve Biko und anderen Figuren. Wenn man nach Lateinamerika geht, die sprechen von Ignazio Martin Barro und in Asien spricht man von Virgilio Enriquez, dass die sozusagen andere Figuren verwenden. Na, Derek Cook, der hat ein Lehrbuch geschrieben für kritische Psychologie, der kommt ursprünglich aus Südafrika, ich zeige dann einen Slide, und der lebt jetzt in England. Der hat ein Lehrbuch 600-700 Seiten, kritische Psychologie, der verwendet nicht ein einziges Mal Holzkamp. Er verwendet nicht kritische Theorie, kommt fast nicht vor. Ich glaube, einmal oder zweimal kommt, Horkheimer kommt nicht vor. Sozusagen die Leute, die aus einem unterschiedlichen Kontext kommen, verwenden andere Traditionen. Was natürlich interessant ist, wenn man sich über die Begriffe der Psychologie verständigt, ja, die haben natürlich eine Naturgeschichte, das wissen wir vom Holzkamp. Die haben auch eine Sozialgeschichte und die haben natürlich eine Kulturgeschichte. Und psychologische Begriffe haben eine Kulturgeschichte. Und das heißt, dass, das ist zumindest eine Theorie und eine These, dass Psychologien, die inhaltlich relevant sind, eine kulturelle Dimension haben. Und das wird jetzt diskutiert durch, im Kontext der indigenen Psychologien. Die Frage ist, inwieweit reflektieren kritische Psychologien einen indigenen Charakter? Einfach gefragt, inwieweit ist deutsche Psychologie deutsch? Deutsche kritische Psychologie deutsch? Inwieweit hat es eine deutsche Dimension zur deutschen kritischen Psychologie? Und diese Frage kann man mal stellen, als interessante Frage, sozusagen von einem kulturtheoretischen Standpunkt, wenn man sagt, ja, Begriffe sind auch kulturwissenschaftlich geprägt. Und dann hat man, Phänomenologie, wo findet man kritische Psychologie? In Nordamerika, Europa natürlich, Lateinamerika, Afrika, Asien und Neuseeland, Australien. Gibt es selbst identifizierende kritische Psychologen? Ich gebe ein paar Beispiele von diesen Leuten. Dann gibt es in der Zwischenzeit schon Lehrbücher, Geschichten, Buchreihen, Zeitschriften. Ich gebe jetzt eine Enzyklopädie of Critical Psychology heraus. Und Ian Barker hat, vor einem oder zwei Jahren, Major Works in Critical Psychology veröffentlicht mit 1760 Seiten. Und dann sozusagen gibt es, was ich vorher erwähnt habe, andere Ansätze zur kritischen Psychologie, feministische Psychologie. Feministische Psychologie ist kritische Psychologie in vielerlei Hinsicht. Postkoloniale Theorie, Critical Disability Studies, wenn das übersetzt wird im Deutschen, oder Critical Race Theory, das sind sozusagen Ansätze, die zu einem gewissen Grade gesellschaftskritisch sind, die soziale Epistemologien verwenden und die eine fortschrittliche Praxis im Auge haben. So, ich möchte jetzt ein bisschen, wir haben nicht so viel Zeit, aber ein bisschen genauer darauf eingehen. Was meine ich bei sozialen Ontologien? Und das ist ja sozusagen ausführlich diskutiert, inwieweit traditionelle Psychologie einen mechanistischen Charakter hat und inwieweit sozusagen die Natur des Menschen als gesellschaftliche Natur beschreiben werden kann. Das Problem ist natürlich sozusagen hier, wenn ich sage, Menschen haben eine gesellschaftliche Natur, was verstehen wir unter Gesellschaft? Ist das Kultur? Ist Gesellschaft kapitalistisch, patriarchalisch, ist es eine Kommunikationsgesellschaft, Zweidrittelgesellschaft, Freizeitgesellschaft, Industriegesellschaft, und das ist sozusagen, wo das Problem und die Unterschiede reinkommen. So Intersubjektivität zum Beispiel. So, wenn man über Intersubjektivität spricht, so gesellschaftliche Natur, dass ich natürlich sozusagen mit der Gesellschaft verbunden bin, in der Gesellschaft eingebettet bin. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sozusagen die menschliche Natur intersubjektiv ist. Und das in Dialog, das ist jetzt wieder populär, Leute sagen sozusagen, alles wird durch Dialoge konstituiert. Und das ist sozusagen ein anderer Zugang zur Gesellschaftlichkeit des Individuums, als wenn ich sage, sozusagen, wir leben in einer kapitalistischen oder neoliberalen Gesellschaft. Und hier sozusagen, glaube ich, ist das Problem, unterschiedliche Definitionen von kritischer Psychologie reinkommen. Also in meiner Definition von kritischer Psychologie würde zum Beispiel Leute wie Ken Gurgin, die natürlich sozusagen, der natürlich ja wahrscheinlich unbeliebt ist, auch reinfallen. Der hat ein Buch geschrieben über Dialogical Psychology im letzten Jahr, ich glaube 2010 oder so, wo er sozusagen auch die Gesellschaftlichkeit, die Subjektivität des Individuums unterstreicht, aber nicht sozusagen durch die Linse einer Machtanalyse oder sozusagen oder Klassengesellschaft zum Beispiel. Und hier ist sozusagen jetzt wahrscheinlich ein Drehpunkt, wo man ein unterschiedliches Verständnis von kritischer Psychologie hat. Und das ist sozusagen, ich glaube, das ist wichtig, das sich zu erinnern. Oder wenn man was rekonstruieren will, warum hat man ein unterschiedliches Verständnis von kritischer Psychologie, dass Leute ein unterschiedliches Verständnis von Gesellschaftlichkeit haben. Die psychologische Kategorien, das kennt man natürlich in der deutschen kritischen Psychologie. Und das habe ich zuerst erwähnt. Ja, die psychologische Kategorien haben eine Naturgeschichte, haben eine Sozialgeschichte, haben auch eine Kulturgeschichte. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Also in der Danziger Hacking-Tradition, Danziger ist ein Historiker der Psychologie, Hacking ist ein Wissenschaftstheoretiker, die haben dann unterstrichen, dass die Kategorien, die wir verwenden in der Psychologie, in den Humanwissenschaften, eine historische Dimension haben, eine kulturelle Dimension haben, dass sie sozial konstituiert werden und dass diese Kategorien auch, was sie bezeichnen als Looping-Effekt, einen Schlaufeneffekt haben, ich weiß nicht, ob man das weiß hier, dass sozusagen die Kategorien, die wir finden in Psychologie, Identitäten konstituieren oder konstruieren. Wenn ich zu jemandem sage, du hast einen, traditionelle Psychologie, du hast einen dein Intelligenzquotient ist 90, dann hat das sozusagen einen Looping-Effekt auf das Individuum, der sich dann selbst so versteht als jemand, der eine niedrige Intelligenz hat und das Selbstverständnis sozusagen inspiriert dann bestimmte Handlungen. Und das ist sozusagen was zum Beispiel, und das ist natürlich ein sprachliches Problem, und das zum Beispiel diskurstheoretischen Ansätze und Ian Parker in England, die haben das natürlich jetzt, ist das ein großes Interesse, die Psychologization, die Psychologisierung der Gesellschaft, dass man mehr und mehr Phänomene in der Gesellschaft nicht mehr mit gesellschaftstheoretischen Kategorien oder politischen Kategorien versteht, sondern mit psychologischen Kategorien versteht. wenn Obama vom Empathie-Defizit spricht, das ist eine psychologische Kategorie. Das spricht nicht sozusagen von strukturellen Unterschieden, es ist ein Problem der Empathie. Und das ist so ein interessantes Phänomen der Psychologisierung, dass die Kategorien, die Begriffe, die wir erfinden, in die Identität, Subjektivität von Menschen reinfällt und sozusagen wiedergespiegelt wird und Identitäten und Subjektivitäten erschaffen. Wir verstehen uns durch diese Kategorien. Und wenn ihr das sozusagen aufmerksam seid, dann habt ihr das auch gemerkt, dass Leute sozusagen in eurer Umgebung, in eurer Umwelt genau das machen. Die verstehen sich durch psychologische Kategorien. Und das ist ein interessantes Phänomen der Macht natürlich, was kritische Psychologen wie Ian Barker oder Terry Cook unterstreichen, dass kritische Psychologie eine Analyse der Macht braucht und die Macht nicht sozusagen der Mainstream-Psychologie, aber die Macht jeder Psychologie. Und die Frage ist natürlich, inwieweit kritische Psychologen und Psychologinnen zu dieser Psychologisierung beitragen. Wenn wir sozusagen Kategorien und Begriffe erfinden, dann verstehen wir uns auch durch diese Begriffe. Und das hat auch ein Feedback auf die Identität, die wir sozusagen ausdrücken. Und Unifikation der Psychologie als ein ontologisches Problem. Ich würde sagen, Holzkamp hat natürlich geglaubt, dass das möglich ist, eine Integration der Psychologie. Ich würde sagen, dass die meisten kritischen Psychologen heutzutage sagen, das ist nicht möglich, eine Unifikation. Das ist theoretisch nicht möglich, aber es ist praktisch und gar unmöglich, total unmöglich auf der praktischen Ebene. Wie soll man sozusagen in Amerika haben sie 150.000 Mitglieder in der APA, wie soll man die sozusagen unterschiedlichen Psychologen überzeugen, dass es sozusagen nur ein integriertes Programm gibt. Was meine ich bei sozialen Epistemologien? Bei sozialen Epistemologien meine ich, dass Wissen und Wahrheit durch soziale Charakteristiken determiniert oder zumindest beeinflusst ist. Also sozusagen die Frage, inwieweit Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, Ethnizität, Kultur zum Wissen und zur Wahrheit beiträgt, das ist, was ich jetzt unter sozialen Epistemologien verstehe. So, die Kritik der Mainstream-Psychologie ist klar. Das kann man sagen, Variablen-Psychologie, das steht ja nach wie vor. Der Fakt, dass uns nicht mehr das Warum interessiert, sondern nur mehr das Was. Wenn man ein traditioneller Psychologe ist, dann macht man sozusagen, was ist der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Depression. Und die machen dann eine Studie, wisst ihr, wie das geht. Und dann sagen so viel Prozent der Depression wird durch Arbeitslosigkeit erklärt. Aber die Frage nicht mehr, warum ist Arbeitslosigkeit, und die Frage nicht, warum gibt es einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Depression. Diese zwei Fragen, die Warum-Fragen, werden sozusagen total ausgeblendet in der traditionellen Psychologie. Und das ist sozusagen eine Kritik, die nach wie vor gültig ist. Man kann da reden, dass traditionelle Psychologie einen Methodologismus vertritt und man kann sogar sagen, dass eine methodologische Theorie der Wahrheit ist. Dass in Psychologie, wenn es sobald du der traditionellen Methodologie folgst, dann ist das Wissen und ist das Wahrheit. In der kritischen Psychologie, zumindest in meiner Definition, hat das Problem Primat. Emanzipatorische Relevanz, würde wahrscheinlich viele sagen, dass das wichtig ist, wahrscheinlich nicht alle. Und in der Subjektivität, in der Forschung, das heißt sozusagen diese hierarchische Beziehung zwischen Forscher und Versuchspersonen, dass man das überwinden muss und dass das mehr eine Subjekt-Subjekt-Beziehung ist. Und das hat man natürlich auch, kennt man natürlich auch vom Feminismus und der soziale Konstruktionismus hat das unterstrichen. Und andere Kategorien, die so ziemlich wichtig sind, die Macht. Wenn ich ein Forscher bin, habe ich Macht sozusagen in dem Sinne, dass ich dann das Wissen produziere. Ich habe Macht in der Interpretation, in der Fragestellung und so fort und dass man das sozusagen herausfordern muss. Reflexivität, wenn man über Reflexivität, ein großer Bereich jetzt, unter Reflexivität verstehe ich nicht eine monologische Reflexivität, wo ich sozusagen jetzt nachdenke, inwieweit haben meine eigenen sozialen Charakteristiken meine Forschung beeinträchtigt. Reflexivität ist sozusagen ein dialogischer Prozess, wo man sozusagen die sozialen Charakteristiken im Austausch mit seinen mit seinen Co-Forschern, was traditionellerweise als Versuchspersonen bezeichnet wird, herausfinden muss, inwieweit sozusagen meine eigenen sozialen Kategorien meine Forschung beeinflusst haben, inwieweit die Fragestellung, die ich habe, meine, sozusagen durch soziale Charakteristiken beeinflusst ist. Und Reflexivität in dem Sinne ist eine dialogische Kategorie, nicht eine monologische Kategorie. Und Violence sozusagen, die Idee, dass Forschung gewalttätig sein kann, dass traditionelle Forschung gewalttätig sein kann, ist natürlich auch ein interessantes Phänomen. So, ich habe, was ich gesagt habe, kritische Psychologien kann man definieren über soziale Ontologien. Die Idee, dass wir immer in einem Kontext leben, dass wir immer gesellschaftlich sind, weil es nicht klar ist, was wir meinen, wenn wir sagen, wir sind gesellschaftlich und welche Kategorien wir bevorzugen sollen. Soziale Epistemologien, dass die Idee, dass meine eigene Forschung durch meine eigenen sozialen Charakteristiken beeinflusst ist und dann sozusagen der dritte Bereich, nämlich die soziale Ethik, die Idee, dass es nicht nur um deskriptive Psychologien geht, sondern dass es auch darum geht, Sollensätze zu formulieren, dass wir uns mit Macht beschäftigen müssen, inwieweit Psychologie, inwieweit auch kritische Psychologie ein Machtinstrument sein kann. Und Social Justice ist natürlich, das wird wahrscheinlich hier nicht so verwendet, aber es ist sehr beliebt in Nordamerika, weil man natürlich Sozialismus nicht verwenden kann, sagen die Leute, viele kritische Psychologen und progressive Leute sagen Social Justice. Angela Davis, die war am Internationalen Filmfestival in Toronto, haben sie einen Film gemacht über Angela Davis. Angela Davis war eine der Führerinnen der Kommunistischen Partei von Amerika. Das möchte ich nur kurz erwähnen. Wenn sie sozusagen über progressive Praxen reden, spricht sie über Social Justice as well. Auch über Social Justice, soziale Gerechtigkeit. Im Gegensatz zu der Idee von legaler Gerechtigkeit, die, dass es soziale Gerechtigkeit geben muss, Wall Street, 99%, dieses Movement, alle sprechen um soziale Gerechtigkeit. Und die Republikaner, die Konservativen wissen natürlich sozusagen, dass Social Justice ist ein Synonym für Sozialismus und sozusagen werfen dann den Leuten, die Social Justice verwenden, sozusagen, dass die eine sozialistische Gesellschaft wollen in den Vereinigten Staaten. Aber das wird sehr oft verwendet bei kritischen Psychologen, der Term Social Justice, wenn man sich das anschaut in Nordamerika. Und dann traditionelle Themen durch Unterdrückung, Befreiung, Widerstand, Praxis. Und was ich vorher verwendet habe, die Psychologisierung als ein ethisches Thema, sozusagen, inwieweit die Verwendung von Begriffen, von psychologischen Begriffen zur Psychologisierung der Gesellschaft beiträgt. Und man kann natürlich fragen, inwieweit kritische Psychologie auch einen Anteil hat an der Psychologisierung der Gesellschaft. Welche Möglichkeiten gibt es für kritische Psychologien? Indigene kritische Psychologien, ich werde dann ein paar Beispiele zeigen. Und das Argument, das natürlich hier mehr von einem kulturtheoretischen Gesichtspunkt kommt, ist, dass alle Psychologien, sobald sie Inhalte breiten, einen indigenen Charakter haben. Das heißt, amerikanische Psychologie ist eine indigene Psychologie von den Vereinigten Staaten. Und das hat natürlich gezeigt worden für Behaviorismus und Pragmatismus, Cash Value of Scientific Theories. William James spricht von Cash Value of Scientific Theories. Behaviorismus, eine indigene Psychologie der Vereinigten Staaten, die dann weltweit vertrieben wurde natürlich. Und das Gleiche gilt, wenn man dieses Argument hat, das Gleiche gilt natürlich auch für deutsche Psychologie. Inwieweit ist deutsche Psychologie eine indigene Psychologie für den deutschsprachigen Kontext? Und das ist eine interessante Frage natürlich. Alte Internationalisierung, was ist alte Internationalisierung? Alte Internationalisierung, meine ich, in Amerika hat man eine Theorie und dann wird das sozusagen weltweit vertrieben. Das ist sobald es überall in der Welt existiert, dann ist das Argument, dass es eine internationale Psychologie ist. Das ist natürlich eine alte Vorstellung von Internationalisierung. Neue Internationalisierung heißt, dass man Ideen vom außerhalb seines eigenen Kontexts rezipiert und, wenn möglich, integriert in seine eigene Theorie. Und das ist sozusagen eine Möglichkeit, wie man indigene Psychologien zu einem gewissen Teil überwinden kann, wenn man Theorien, die von außerhalb des eigenen Kontexts kommen, in den eigenen Kontext integriert. Und das verstehe ich als neue Internationalisierung. Und dann, das habe ich ja vorher verwendet, neue interdisziplinäre Verbindungen, dass man auch Verbindungen herstellt mit Traditionen, die nicht nur psychologisch sind. Die können soziologisch sein, die können politisch sein, die können sozial sein, die können im Behindertenbereich liegen, die können im Feminismus liegen und so fort. So, die Herstellung neuer interdisziplinären Verbindungen. So, beginnen mit Nordamerika. Ich weiß nicht, wer das kennt, Kritische Psychologie, die erste Auflage, Kritische Psychologie, die zweite Auflage, herausgegeben bei Dennis Fox, ich glaube, der war vor 2 Jahren bei der Fernuniversität. Der kommt von der anarchistischen Tradition, Isaac Kolitensky, der kommt von der gemeindepsychologischen Tradition und Stephanie Austin war meine Doktorandin, mein Doktorvater. Das zweite, und ich verwende das für mein eigenes Seminar, Alternatives to Contemporary Psychology, verwende ich dieses Lehrbuch Critical Psychology Introduction. Kritische Psychologie durch die Realität, dass Isaac Kolitensky eine Community Psychology, gemeindepsychologischen Hintergrund hat, gibt es sehr viele Arbeiten sozusagen in der Gemeindepsychologie, so praxisorientiert oder wenn man will, so im gewissen Sinne das Primat der Praxis wird dann verstanden als kritische Psychologie. Ich glaube auch in Australien haben wir ein Beispiel, das heißt dann sozusagen kritische Psychologie und Doing Psychology Critically, Making a Difference in Diverse Settings. Und was machen die? Die gehen zum Beispiel zu Obdachlosen oder zu Prostituierten oder zu und machen dann sozusagen Handlungsforschung und gemeindepsychologische Interventionen mit dem Ziel, dass das sozusagen, wir würden wahrscheinlich sagen, dass das mehr reformistisch ist. Ist nicht revolutionär, aber ist reformistisch und dann kleine Schritte, wie man sozusagen das Leben von den Obdachlosen in Straßen, sind beide von Ontario, von Toronto zum Beispiel, verändern kann. Todd Sloan hat ein Buch herausgegeben in 2000, Critical Psychology, Voices for Change. Das war so mehr so ein Buch, wo die versucht haben, unterschiedliche Vorstellungen von kritischer Psychologie darzulegen. Man kann sagen, dass man Programme hat, ich habe sie auf Clark University, City University of New York, Miami, University of California, Santa Cruz, York University, Wilfrid Laurier University, Isaac Kolitensky, Wilfrid Laurier University in Ontario. Und ich möchte hier erwähnen Michel Fein, ist wahrscheinlich eines der bestbekanntesten kritischen Psychologinnen in den USA von der City University in New York. Ich habe hier noch ein paar Sachen aufgelistet, die sie macht. Das ist hauptsächlich partizipierende Handlungsforschung. So, wenn es ein Problem gibt, das könnt ihr hier sehen von den Titeln, muslimische Jugendliche nach after 9/11, dann geht sie raus und sozusagen schaut, wie die jetzt Identitäten etablieren im Kontext sozusagen von Hostilitäten gegenüber Muslimen. Rassismus ist natürlich ein wichtiges Thema in den Vereinigten Staaten und Echoes of Brown, Brown vs. Board of Education, ein wichtiger legaler Fall, wo in den Vereinigten Staaten, das war erst 1954, muss man sich vorstellen, wo die Desegregation der Schulen stattgefunden hat. Bevor dieser Zeit war es legal in den Vereinigten Staaten zu sagen, diese Schule ist nur für Weiße, diese Schule ist nur für Schwarze. Das war 1954 mit Brown vs. Board of Education Entscheidung, dass die Schulen in Feinstaaten integriert sein können und dass das sozusagen illegal ist, wenn man die segregiert nach den Rassen, Anführungszeichen. Die Realität ist natürlich, dass die Schulen in Feinstaaten, wie das System dort ist, weiterhin segregiert sind. Sozusagen, wenn man Geld hat, kann man in gute Schulen gehen, wenn man kein Geld hat, geht man in schlechte Schulen. Und das hat sich dann auch untersucht, sozusagen, was bedeutet denn die Entscheidung Brown versus Board of Education und wie schaut das aus in New York? So die partizipierende Handlungsforschung, wenn ihr Interesse habt, dann würde ich sozusagen eines dieser Bücher empfehlen. Oder ich habe noch partizipierende Handlungsforschung als öffentliche Wissenschaft, wo die sozusagen wirklich die Wissenschaft freigeben und es ermöglichen, dass sozusagen Forschung gemacht wird mit den unterprivilegierten Gruppen in den Vereinigten Staaten und New York. Und ich habe da eine Webpage und die haben sozusagen sehr, und da könnt ihr auch anschauen, sozusagen, was die dazu machen. Das kommt mehr aus der traditionellen kommt aus der Sozialpsychologie, aus der Kurt-Lewin-Tradition, aus der Handlungsforschung und aus der Idee, dass man sozusagen Interventionen machen muss und das Leben dieser Leute verändern kann und soll. Hier die Enzyklopädie der kritischen Psychologie. Wenn es Leute gibt, die noch einen Begriff schreiben möchten, bitte schreibt mir eine E-Mail. Und wir können es dazu nehmen. Das wird zuerst ist web-based und kommt ja später dann ins Buch raus, aber das gibt noch Zeit, dass man sozusagen noch Begriffe dazu nehmen kann, wenn ihr wollt. Wenn jemand sagt, ich habe einen Begriff, den ihr noch nicht dort habt, dann können wir das sozusagen dazu nehmen. Südamerika, natürlich Ignacio Martin Bauer, ich weiß nicht, wer den kennt. Kennt ihn jemand? Das ist natürlich total wichtig in Lateinamerika. Und das ist so auch, was ich vorher gesagt habe, eine indigene Psychologie. Ignacio Martin Baro ist ein Jesuit aus der Tradition der Befreiungstheologie, der das dann mit Psychologie verbunden hat. Und der ist berühmt geworden, weil er von den Todesschwadronen in El Salvador ermordet worden ist, wegen seiner Kritik. Er war pragmatisch, was er gemacht hat, war, was wir sagen würden, qualitative Forschung und quantitative Forschung. Qualitative Forschung im Sinne, dass er den Armen geholfen hat, quantitative Forschung, die Regierung sagt, hat irgendwas gesagt, behauptet, den Leuten geht es gut, dann hat er eine wissenschaftliche Forschung gemacht, mit Fragebögen und so weiter, gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist total anders. Also quantitativ war es so pragmatisch, quantitativ, wenn es notwendig war, qualitativ, wenn es notwendig war. Und er ist natürlich jetzt einer der wenigen Psychologen wahrscheinlich, der wegen seiner psychologischen Tätigkeiten ermordet wurde. Und das nennt sich Liberation Psychology, Befreiungspsychologie. Und das ist sozusagen, ich persönlich bin nicht religiös, aber das muss man im Zusammenhang verstehen, von Lateinamerika. So eine Interpretation in Befreiungstheologie ist natürlich, dass man die Bibel nur verstehen kann aus der Perspektive der Armen oder aus der Perspektive der Armut. Das sind so einige seiner Zitate. So Poverty ist es Sinn, nicht die traditionellen Sünden, die wir kennen. So ein Armut ist eine Sünde, so ein religiöser Überton. Und der christliche Glaube beinhaltet sozusagen die Bevorzugung der Armen und Praxis hat Primat über Theorie. Die historische Befreiung von den sozialen Strukturen, die Leute unterdrücken, das ist das Ziel der Psychologie und die Psychologie sozusagen darin partizipieren. Und dass man sozusagen die Wahrheit von den Unterdrückten lernen kann. Und als theoretische Richtung ist natürlich die partizipatorische Handlungsforschung wieder. Und es sagt auch, dass man einen ethischen Standpunkt einnehmen kann, während man noch Objektivität beibehaltet. Und da gibt es Beispiel der Folter natürlich. Man kann sozusagen objektiv die Konsequenzen der Folter aufschreiben, beschreiben, erklären und trotzdem einen ethischen Standpunkt haben, nämlich dass man sozusagen Folter nicht befürwortet, sondern dass man sozusagen einen politischen Standpunkt hat, wo man Folter herausfordert oder ablehnt und trotzdem sozusagen objektiv sein kann in der Beschreibung, welche Konsequenzen Folter hat. Und das hat er so gemeint, wie man, weil in Norwegen ist natürlich kritisiert worden, wie kann man diese Distinktion zwischen Sein und Sollen, wie kann man denn sozusagen ethisch sein und objektiv sein? Das stellt sich die Frage in der traditionellen Psychologie und sein, man kann beides sein. Man kann einen ethischen Standpunkt haben und gleichzeitig objektiv beschreiben die Konsequenzen der Folter. Und das ist ja auch nicht neu, nicht die Theorien sollten die Probleme definieren, aber die Probleme brauchen ihre eigene Theoretisierung. Der Ausgangspunkt soll das Problem sein und das führt dann zu einer bestimmten Theoretisierung. Und das ist ja auch klar, dass wir Leiden nicht als individuellen Prozess verstehen sollen, sondern als etwas, das sozial und gedeiht ist. Das ist ja auch, glaube ich, relativ klar. Und man kann sagen, das war auch eine Form von Gemeindepsychologie. Die Psychologen sind eine Quelle sozusagen für die Gemeinde, für Intervention und Unterstützung. Das ist nicht nur rein klinische Aufgaben, dass Psychologen nicht nur rein klinische Aufgaben haben. Und sozusagen Martin Bauer ist total wichtig im südamerikanischen Bereich. Maritza Montero, die sich auf den Martin Bauer wieder beruft, hat eine Critical Psychology Night in America herausgegeben im International Journal of Critical Psychology, wo sie sozusagen unterschiedliche Perspektiven über lateinamerikanische Psychologie beschreibt. So, und die ist auch relativ aktiv im Veröffentlichungsbetrieb, die Maritza Montero. Und in diesem Jahr ist ein Marxism and Psychology Conference in Mexiko. Und was ich sagen wollte, die sind relativ aktiv. Das Problem natürlich für viele Leute ist, wenn man nicht Spanisch spricht, ist das relativ schwierig, sozusagen Zugang zu haben zu diesen Arbeiten aus der kritischen Psychologie in Lateinamerika. Also, was ich Zugang habe, ist nur die Arbeiten, die im Englischen übersetzt worden sind. Aber die haben ich glaube, man kann sagen, relativ großen Bereich von kritischer Psychologie in Lateinamerika, Befreiungspsychologie. Die haben jährliche Konferenzen, oder ich glaube, zweijährliche Konferenzen abgehalten in Lateinamerika. Und Afrika. Das ist das Buch, das ich vorher erwähnt habe, Derek Cook. Critical Psychology ist mehr, was Josef gesagt hat, in den diskursiven Rahmen, aber nicht nur, glaube ich. Das Buch hat, glaube ich, 700 Seiten und wird verwendet dann bei Leuten an den Universitäten, an einigen Universitäten offensichtlich. Und ich möchte jetzt also nur eine Kategorie erwähnen, die da beschrieben wird. Und die Kategorie ist Ubuntu, habt ihr vielleicht gehört, im Kontext von Südafrika. Mandela, glaube ich, hat, gibt es ja im Internet, Mandela erklärt, was Ubuntu meint. Wie würden wir das übersetzen als die... der Zusammenhang zwischen Individuen und anderen Menschen und anderen Instanzen. Und das hat sozusagen dieses Konzept von Ubuntu hat dann zu theoretischen Innovationen geführt und zu Praxen geführt, die dann sozusagen eine Bedeutung haben im südafrikanischen Kontext. Und das ist just nur ein Beispiel so einer indigenen Kategorie, die uns wahrscheinlich fremd ist, die aber sozusagen in diesem lokalen Kontext eine Bedeutung hat. Das ist ein Beispiel, der International Congress of Psychology in 2012 war in Kapstadt, Südafrika. Ich war da auch und habe das sozusagen rausprobiert für euch. Was die gemacht haben, weil die einen relativ starken Zweig kritische Psychologie haben, haben die es geschafft, dass sie auf das Organisationskomitee raufkommen und haben dann sozusagen eine Strömung kritischer Psychologie im Mainstream-Programm drinnen gehabt. Und ich habe da nur ein paar Beispiele, sozusagen welche Themen die diskutieren. Aus unterschiedlichen Ländern. So, das ist natürlich auch eine Frage, inwieweit das hier möglich ist, dass man innerhalb einer traditionellen Konferenz eine Strömung kritische Psychologie reinkriegen kann, ob man das will, und ob das notwendig ist oder nicht notwendig ist, aber die Südafrikaner haben das gedacht, dass das wichtig ist und haben das gemacht, und das war natürlich auch zum gewissen Teil zum Südafrikaner und Südafrikanerinnen praxisorientiert, weil die enorme Probleme haben. AIDS, HIV, Gewalt, die haben den höchsten Mörderraten, die haben den höchsten AIDS-Raten in der Welt, und das ist natürlich sozusagen, für die ist es natürlich wichtig, dass man sozusagen das theoretische Wissen praktisch umsetzt und nicht nur sozusagen theoretisiert. Nordafrika ist natürlich Frantz Fanon, Klassiker, und viele kritische afrikanische Psychologen beziehen sich auf Frantz Fanon. Ich glaube, dass man Frantz Fanon, kann man nicht in zwei Minuten diskutieren, aber ich glaube, dass man Frantz Fanon so lesen kann, dass er die Grundlagen für eine indigene nordafrikanische Psychologie gelegt hat. Er war sehr kritisch gegenüber der Psychoanalyse, obwohl er psychoanalytisch trainiert war und psychoanalytische Kategorien verwendet hat. Er war kritisch sozusagen über wie jetzt noch Neurowissenschaften sagen wir, Gehirnwissenschaften, die sozusagen dann den Afrikaner in einer bestimmten Weise charakterisiert haben, und hat natürlich sozusagen politische und ökonomische Erklärung gebraucht und verwendet, um den kolonialen Zustand in Nordafrika zu problematisieren. Aber ich glaube, meine Lesart ist, dass man ihn sozusagen als einen Gründer der afrikanischen indigenen Psychologien rekonstruieren kann. So, das ist Virgilio Henriquez, From Colonial to Liberation Psychology, The Philippine Experience. Und das ist eine ähnliche Tradition, wo der beginnt sozusagen mit einer Kritik der amerikanischen Psychologie. Amerikanische Psychologen gehen rein und sagen dann, die Filipinos sind fatalistisch, und dann die sozusagen Rekonstruktion bei diesen kritischen Psychologen, die sagen, nein, das hat nichts mit Fatalismus zu tun, das ist das Gegenteil, das ist eine Quelle sozusagen des Widerstandes, was amerikanische Psychologen als Fatalismus verstehen. Sozusagen die Idee, dass man mit amerikanischen Kategorien, und das bezieht sich auf alle Kategorien von anderen Ländern natürlich auch, dass man mit amerikanischen Kategorien wo reingehen kann und dann sagen kann, ich kann das jetzt verstehen, sozusagen wie ihr lebt, anstelle sozusagen, was eigentlich sozusagen in dieser Kultur wichtig ist, so wie die Kultur sich selbst versteht, und dann sozusagen Kategorien zu entwickeln, basierend auf diesen Erfahrungen. Das ist Frequent Visits, for example, also häufige Beobachtungen, dass man es nicht nur einmal reingehen kann, weil das in der Tradition, der philippinischen Tradition so ist, dass man das einfach total missversteht und nur einmal hingeht, aufgrund sozusagen der sozialen, kulturellen Realität der Filipinos, dass das eben nicht so funktioniert. Das ist in Kanada heißt das Drive-by Research. Drive-by Fast Food, Drive-by Research, wo man sozusagen die Leute fliegen dann rein, in Kanada mit den Aboriginal People, wenn es große Selbstmordraten gibt, fliegen rein, Fragebogen, fliegen raus, veröffentlichen es. Und das Drive-by, sozusagen diese Form von Drive-by Research, macht natürlich keinen Sinn. David Fryer, der versteht sich als kritischer Psychologe, aber ist ein kritischer Gemeindepsychologe, der hat auch viele Veröffentlichungen, sehr sichtbar, was er macht. Und kritisiert auch sozusagen der Fokus an Theorie in der kritischen Psychologie. Nur mal ganz schnell, so wir das David Frey, wenn ihr das am Internet googelt, dann findet ihr das relativ schnell. Und hier sozusagen in UK, Subjectivity, so, was ursprünglich das, die Zeit Journal of Political Psychology war, Valerie Walkertine, Herausgeberin, und dann Annual Review of Critical Psychology bei Ian Barker. Ian Barker, habe ich erwähnt, der hat der Preis ist ein bisschen extrem. hoffentlich hat es die Bibliothek. Aber es sind 1700 Seiten. Valerie Walkertine und Critical Psychology for New Millennium. Und dann kurz Transdisziplinarität, Whiteness Studies. Whiteness Studies ist interessant, weil traditionellerweise, wenn man über Rassismus redet, ist immer die Frage, also, wer ist das Objekt des Rassismus? Und in Nordamerika, African Americans, und die haben das jetzt einfach umgedreht, sagen sozusagen, was ist es mit den Weißen, dass die sozusagen Privilegien haben? Man schaut nicht mehr, wie wird jemand diskriminiert, sondern man schaut, wie ist es, dass jemand Privilegien hat. Also wenn jemand sich um eine Wohnung bewirbt, passiert es, dass die weiße Person die Wohnung kriegt und die schwarze Person die Wohnung nicht kriegt. Sozusagen die Privilegien der Weißen werden dann thematisiert. Das ist Whiteness da. Das wird eine Umdrehung vom Fokus auf Schwarze, auf den Fokus auf Weiße, welche Privilegien sozusagen Weiße in den Vereinigten Staaten haben. Und das in Critical Races kommt mir aus dem juristischen Kontext, Critical Disability Studies, wo man Verbindung herstellt mit Critical Pedagogy, das kennt ihr natürlich, Paulo Freire. Und dann Postcolonial Theories, Spivak, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Theories, Queer Theories, da waren einige Vorträge hier, glaube ich, Performativity Theories, Judith Butler und so fort. Die Idee ist, dass man so Verbindungen im Netzwerk herstellen kann mit Theorien außerhalb von Psychologie. Das ist die Idee. So, das war das, glaube ich. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit leider für Diskussionen oder Fragen, aber ich glaube, 6-7 Minuten haben wir. Kritische Bemerkungen, Beschwerden. Ja, erstmal vielen Dank natürlich. Ist es fair, dass man deutsche kritische Psychologie als indigene Psychologie bezeichnet? Müsste man die verschiedenen Stellen fragen. Darf ich ganz kurz den Begriff indigene Psychologie nachfragen? Der Begriff ist schon auch an Nationen gebunden oder an Sprache gebunden oder an. Bei Indigenen für mich klingt eigentlich, dass es noch sehr viel heterogener verstanden werden könnte als eben die deutsche kritische Psychologie oder eben Amerika oder die Richtung. Ich glaube, der Begriff wird nicht, das ist ein Problem, dass der Begriff nicht klar definiert ist. Und da gibt es unterschiedliche Definitionen, was Indigenous Psychologists means. Und die meisten Leute verstehen indigene Psychologie nur Psychologie in China, in Indien, in Afrika. Das wird dann als indigene Psychologie bezeichnet. Und die Idee ist natürlich von den Traditionalisten, die sagen, was die machen, wenn wir amerikanische Psychologie nach Indien schicken, dann haben wir einen Prozess der Indigenisierung. Das heißt, die amerikanischen Theorien werden so verwandelt, dass sie dann so gerechtfertigt sind für den indischen Kontext. Das ist eine Form der Verwendung des Terms Indigenisierung. Man kann das ja auch anders verwenden und sagen, nein, alle Psychologien haben einen indigenen Charakter. Auch amerikanische Psychologie hat einen indigenen Charakter. Und Indigenisierung ist natürlich auch geschichtlich in Amerika passiert. uns Psychologie nach Amerika gebracht, dann ist das indigenisiert worden und dann aufgegeben worden und so weiter, und dann haben sie ihre eigene indigene Psychologie. Der Begriff selber ist nicht klar definiert, das ist sozusagen vielleicht nicht zufriedenstellend, aber das ist die Realität. Und die Frage dann ist für dich sozusagen, kann man überhaupt von einer deutschen indigenen Psychologie sprechen, weil das so unterschiedlich ist, oder? Ich denke halt, die Wörterbindungen sind natürlich oft komplexer als zu sagen, das hängt halt an dem Sprachraum oder halt an einer Nation fest, denke ich, weil, also, ich meine, Eddie Morton Meeson versucht ja schon seit längerer Zeit den Begriff German Scandinavian Critical Psychology zum Beispiel zu hervorzuheben und den halt zu prägen, und ich meine, es gibt zumindest auch Querverbindungen, die halt über den Sprachraum also irgendwie hinausgehen und halt irgendwie über Deutschland hinaus und so weiter, zumindest in der deutsch-kritischen Psychologie. Und ich weiß halt nicht, wie funktional es ist zu sagen, es gibt halt eine indigene deutsch-kritische Psychologie. Aber ich glaube halt, die Bewegung ist ja trotzdem eigentlich, also man will ja eigentlich davon wegkommen. Ich glaube, die Intention ist nicht genau, die Intention ist Bescheidenheit, und die Intention ist sozusagen Reflexivität der Limitationen des eigenen Ansatzes. Ich glaube, das ist, wie man sagt, wenn es eine kulturelle Dimension zur amerikanischen Psyche ist, ist plötzlich nicht mehr überall gültig, auf der ganzen Welt gültig. Dann heißt das sozusagen, ja, hat eine historische und kulturelle begrenzte Gültigkeit. Ich glaube, das ist sozusagen die Intention dieser Indigenous Psychologists, also epistemologische Bescheidenheit und epistemologische Reflexivität. Sozusagen, wo man sich fragt, wie ist das eigentlich jetzt, was ist denn eigentlich kulturabhängig in dem, was ich mache, oder? Also ich finde, erstmal würde ich das auch so verwenden, weil man macht das auch selber. Ich finde nur, dass da eigentlich die Probleme dann ja auch erst anfangen. Also auch wenn man das sagt, so für die eigene Perspektive, gibt es dann ja ganz viele Fragen. Also zum Beispiel kann man dann ja nicht aufhören zu sagen, sich darauf zurückziehen auf den Standpunkt, finde ich. Und man sollte trotzdem versuchen, möglichst auch andere Perspektiven einzubeziehen, auch wenn man sagt, dass man selbst so eine indigene Perspektive hat. Und in Deutschland zum Beispiel gibt es ja auch in der kritischen Psychologie, also jetzt nicht in der speziellen Holzkommentation, aber immer mal wieder so Stimmen, die dann sich zum Beispiel gegen die Amerikanisierung der deutschen Psychologie aussprechen. Und damit wird dann ganz oft irgendwie gemeint, dass man halt irgendwie die deutsche Psychologie und dann auch bestimmte Traditionen schützen soll vor irgendwie dem Einfluss irgendwie der amerikanischen Psychologie. Und da wird dann, weiß ich nicht, was genau mit gemeint. Also ich finde dieses Argument ausgesprochen fragwürdig und auch schwierig. Und also zwar zum Beispiel im Bereich feministischer Psychologie kann man sich ziemlich viel Amerikanisierung der deutschen Psychologie wünschen. Aber da finde ich, sehe ich auch die Gefahr, dass man diesen so Begriff benutzen kann, um eigentlich auch zu versperren gegen bestimmte Traditionen. Ja? Also weil Indigene ist ja auch ein politischer Begriff, noch ein Kampfbegriff, der ja auch genutzt wird, um zu sagen, das hat ein Recht, das kann auch indigen bleiben, weil das ist hier für den Kontext richtig. Mhm. Und da würde ich aber sagen, da kann man sich nicht bei bleiben. Also wenn es in den USA gute Theorien gibt, dann sollte man die irgendwie einbeziehen oder auch in ganz anderen Ländern auch, soweit man es irgendwie kann. Mhm. Ich mache mal eine Idee, da glaube ich kein Diskussionsleiter, ne? Wo ist die? Nein, dann mache ich das mal, also das ist bitte. Hast du mich erst nicht angehoben, was zu sagen? Bitte? Hast du mich da angehoben, was zu sagen? Ja, ich stimme dazu, was du sagst. Natürlich, man kann sagen, es gibt gar keine reine indigene Psychologie mehr, weil wenn wir vom Ignazio Martin Varro sprechen, der hat das Christentum, er hat lateinamerikanische Traditionen, lateinamerikanische Befreiungstheologie, englische, amerikanische Psychologie, das ist sozusagen eine Hybridisierung. Es gibt natürlich keine präkolumbiane, vor 1492 indigene lateinamerikanische Psychologie nicht mehr, das gibt es ja gar nicht mehr, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. In dem Sinne ist alles schon hybridisiert, wenn man so will. Die Frage ist sozusagen, als reflexiver, ich glaube immer als Reflexionsmöglichkeit, inwieweit sozusagen man, wie du sagst, wie man sozusagen außer seiner eigenen kulturellen Relation hinausgehen muss und dann oder soll und dann versucht sozusagen Theorien von anderen Kontexten einzunehmen. Und das Problem ist natürlich, dass das natürlich durch finanzielle Möglichkeiten restriktiert ist. Das heißt, dass diese Psychologien, die viel Geld haben, natürlich eine höhere Chance haben, sozusagen importiert zu werden. Positive Psychologists gibt es wahrscheinlich hier auch schon. Das ist sozusagen ein ganzer Machtapparatus, finanzieller Apparatus, Zeitschriftenapparatus, da steht dahinter, der sozusagen das dann explodiert, überall auf der ganzen Welt. Und dann hat man plötzlich, sprechen die chinesischen Psychologen über Positive Psychology. Und das ist natürlich sozusagen wieder ein Problem, das man natürlich reflexiv angehen muss. Kenne ich nur diese Theorien, die sozusagen finanzielle Unterstützungen haben. Aber das Problem ist kompliziert. Ich stimme schon zu. Ich finde das ganz gut, wie hier geredet wird, weil du hast vorher auch gesagt, naja, du hast unterschieden, ist das theoretisch möglich, quasi eine Integration, eine Psychologie zu haben, und ist das praktisch möglich? Du hast gesagt, ja, theoretisch mag es möglich sein, praktisch nicht. Und das finde ich zunächst gut, weil ich glaube auch nicht, dass es eine indigene deutsche Psychologie gibt. Also offensichtlich gibt es die nicht, eine, sondern wenn, dann ja mehrere. Und also die machen an Ländergrenzen keinen Halt, sie machen glücklicherweise auch keinen Halt davor, woanders zu forschen. Also das ist eher das, was man da, also ob es überhaupt dann einen Brocken deutsche indigene Philosophie gäbe. Ich würde sagen, wenn es die gibt, dann ist das ein Manko. Also bei Bescheidenheit können wir uns halt nicht leisten. Ne? Also können nicht sagen, boah, wir machen mal irgendwie unser Brot so, und in Lateinamerika, die machen ihres und die machen ihres und die machen ihres. Das kann ein Manko sein, was aus finanziellen oder anderen infrastrukturellen Problemen heraus resultiert. Ne? Wir können nicht ewig Zeit, alles zu lesen. Wir können nicht ewig um den Globus jetten, um uns alles anzuhören. Klar. Aber dass es einen Unterschied macht, von der Ansehung her, von dem Wissen her, wo jemand herkommt, nicht welches Forschungsgebiet er sie gerade hat, aber von dem Wissen her, und dass das anders angesehen wird, das ist erstmal ein Manko. Das kann so sein, wenn das so ist, also ich glaube, das ist so, aber das ist ein Unterschied zu, das sollte auch so weiter so sein, weil dann ist man in seinem Sandkasten. Und in seinem, wir haben halt hier rote Schaufel und mit den blauen Räumen. Also wir nehmen auch schon mal die blauen, aber nicht so gern. Also ich glaube, das Problem ist einfach ein anderes, weil es nicht darum geht, naja, wir sind ja dann immer nach hier irgendwie und hier macht unser Ding, sondern dass es ja gerade angelsächsische Theorien und eurozentristische Theorien immer den Anspruch haben, auch die ganze Welt zu erklären. Und dann lasse ich, also und also ein Beispiel aus Lateinamerika, das sind dann die machen etwas Besonderes, das nur in den lateinamerikanischen Kontext passt, aber nur machen etwas Universelles. Und ich glaube, hinter dieser Idee mal also deutsche Psychologie als indigene Psychologie zu sehen, steckt genau das dahinter, dass man reflektiert. Das wäre was sind die Ansprüche, die man hat. Und beim Verbund ist auch, also es ist ja auch ein Machtapparat, der dahinter steckt. Weil, ja klar, wenn du viele Studenten bewirbst, niemand wird dich fragen, und hast du jetzt was von diesen und jenen lateinamerikanischen Psychologen gelesen? Lateinamerikanische Studien ganz oft vor dem Problem stehen. Von denen wird erwartet, dass sie sich in die ganzen eurozentristischen Theorien einlesen. Leider sollte sie in ihrer lokalen Tradition auch irgendwie verankert sein. Und also, es ist ein Machtproblem. Ja, eher nur zustimmen. Also ich fände es auch, also hätte es auch schön gefunden, am Anfang des Studiums gesagt zu bekommen, dass du deutsche Psychologie studierst oder auch weiße Psychologie. Und dass die kritische Psychologie nach Holz kommt, ist da auch nur ein Teil von. Wir werden einfach, der große Anteil sind einfach weiße deutsche Männer, die gelesen. Und das bringt halt einen machtvollen Bias rein, um den wenigstens erstmal explizit zu haben. Da wäre ich nicht drauf gekommen, wenn ich nicht irgendwann mich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hätte und dann gemerkt habe, okay, ich komme hier theoretisch gar nicht weiter. Und dann auch das explizit machen, wäre halt schon mal ein erstes Schritt. Also, ich war, eine kurze Zusatzbemerkung, Ich war in vielen, vielen Jahren in Indien und habe voller Interesse das Psychologische Institut aufgesucht in Neu-Delhi, um zu gucken, was denn da an indischer Psychologie vorhanden ist. Und es war kein einziges Buch indische Psychologie, es waren nur amerikanische Bände in der Psychologie. Und, das, und seit der Zeit gucke ich immer sehr genau auf den Imperialismus in der Psychologie. Das heißt, es ist nicht so, dass der Mainstream in Deutschland eine indigene Psychologie wäre oder so, sondern es ist ein Teil dieses amerikanischen Konglomerats sozusagen mit den gleichen Methoden, immer die gleichen Ansprüche auf Allgemeingeltung für die ganze Welt. Und da liegt das Problem. Das heißt, es ist nicht einfach nur, wir sind naturwissenschaftlich, wenn die psychologischen Institute das sagen, sondern sie sind gleichzeitig sozusagen überwältigend in Bezug auf andere Kulturen, indem sie sie einfach nicht berücksichtigen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig und interessant sozusagen, dass man da so rudimentär zum Teil nur feststellt, ach ja, so sieht es aus in Südamerika oder in Afrika, also sich darüber auch ein bisschen informiert. Und vielleicht das auch mal in der Psychologie einbringt, dass es auch noch andere Sachen gibt, nicht nur die amerikanische Psychologie. Und vielleicht ein zweites, es ist dann ein bisschen hoffnungsvoller, ich stelle fest, dass es ganz viele, oder nicht ganz viele, aber es gibt viele kritische Psychologen, die sich international auch bemerkbar machen. Also im Grunde genommen gehörst du auch dazu. Also die sozusagen dann auf diesen verschiedenen Konferenzen, wo die verschiedenen Ansätze aus verschiedenen Kontinenten sozusagen präsentiert werden, dann sich auch mit einbringen und zwar nicht in dieser imperialistischen Art und Weise. Und das finde ich sehr wichtig. Die kritischen deutschen Psychologen sind zum Teil ausgewandert. Muss man sehen, weil wo sollen sie hier Fuß fassen? Sie werden nicht angenommen sozusagen in Deutschland. Und ich selber bin auch in der Pädagogik, habe ich Fuß gefasst. In der Psychologie wusste ich, sobald ich kritische Psychologe war, dass meine Karriere beendet ist innerhalb der Psychologie. Also man muss das wirklich mal in dieser Schärfe sozusagen sagen, damit man sieht, wie einseitig und damit auch die Macht wie drückend sozusagen diese Mainstream-Psychologie ist. Okay, ich würde aber ganz gerne das als Schlusswort betrachten, wo es meins war. Oder gibt es noch jemanden, der sagt, nein, also das kann ich jetzt nicht stehen lassen. Okay, dann ziehen wir. Frau Sanders, Sie wird von imperialistischer also Mainstream-Psychologie gesprochen, die einen Allgemeinheitsanspruch hat. Kritische Theorie vom Subjekt aus sagt doch eben, dass das, was man da über ein Subjekt herausfindet, dass das Subjekt immer Handlungsgründe hat und unbeschreibbar ist. Und wenn das schon viel gilt, hätte hier gilt, dann gilt das natürlich jemand, der 4000 Kilometer entfernt ist. Da gibt es doch einen Unterschied in der Kritik zu machen zwischen einer Mainstream-Psychologie, die ganz anders imperialistisch ist oder die ganz anders das tut, als eine kritische Psychologie, die ja nicht mal den Anspruch auf meinen Nachbarn erhebt. Also das verstehe ich nicht, warum die den Anspruch auf andere Leute erheben sollte. Aber gerade Wolfsheim hat doch die Grundlegung der Psychologie geschrieben und dann die Grundlegung jeder menschlichen Psyche. Also da steckt ein ganz starker, universalistischer Anspruch. Also, er ist sich doch bewusst, dass das der Macht und Zeit kennt, aber das ist doch schon nach einer Zeit voll. Die ganze philologische Geordnetheit ist weiter schon sehr universell in Anspruch. Also große Teile davon kann man schon lesen als eine anthropologische Bestimmung der Entwicklung des Psychischen und so weiter. Und das kann man schon in die Frage stellen. Und auch die Entwicklung der verschiedenen Gesellschaftsstaaten trifft auch nicht auf alle Kulturen so in der Weise, wie er das gemacht hat. Und er schreibt eben, er hat geschrieben, dass mit seiner Grundlegung der Psychologie zum ersten Mal Psychologie auf einem wissenschaftlichen Paradigma steht. Das kannst du ja sehen, in der Grundlegung der Psychologie steht das drin. Er selbst hat natürlich gesagt, wenn du mit ihm sprichst, oder so hat er gesagt, naja, das kannst du nicht so ernst nehmen, das ist schon 10 Jahre alt, das Buch. So, aber im Buch steht drinnen, das ist das erste Mal, dass wir ein wissenschaftliches Paradigma haben in der Psychologie. Ja, trotzdem ist es so, natürlich, man darf nicht sagen, wenn der Holzkamp sagt, bei Menschen ist es so und so, dann darf man nicht sagen, ja, aber in Südamerika ist es anders, weil entweder gibt es Menschen und dann sind die ja, auch in Südamerika Menschen und in Asien Menschen und so weiter und deswegen gibt es eine Gemeinsamkeit von Menschen. Ich hab kein Problem mit diesem Argument, aber das Problem ist Johannes, man kann sagen, ist das dann so unspezifisch, sozusagen diese Bestimmungen, da kann man, ja, wir alle haben Gene, wir können so genetisch, kann man das ziemlich ähnlich und die Unterschiede sind ganz gering, sozusagen. Ist das nicht unspezifisch, oder man kann sagen, alles ist Chemie, hat es Sinn gegeben. Das ist so unspezifisch, dass die Frage dann steht, was ist denn dann spezifisch, was ist denn dann partikular, das dann den Menschen in einem bestimmten Kontext sozusagen als Menschen etabliert. Und ist das nicht sozusagen das der wichtige Teil? Deswegen habe ich gesagt, die Begriffe sozusagen haben dann eine ganz eigene Geschichte nach der Sozialgeschichte und auch wenn wir dann die Kulturgeschichte berücksichtigen, dann ist das Ganze eine andere Dynamik plötzlich. Ja. Der Meinung bin ich auch und ich glaube auch nicht, dass das kollidiert mit dem Ansatz der kritischen Psychologie, weil es gibt sozusagen eine Basis, was uns menschliches Handeln und dann gibt es den Menschen an sich nicht, sondern dann gibt es sozusagen die Frage nach der Kultur und nach dem Kontext. Und das ist ja gerade das Spezifische an der kritischen Psychologie, dass sie sagt, sowohl historisch als auch ortsgebunden und gesellschaftlich läuft alles anders. Und es geht nicht um allgemeine Gesetzmäßigkeiten, die ich dauernd untersuche und die dauernd für die ganze Welt gehen. Sondern nur die Basis gilt sozusagen. Was ist der Mensch? Gut. Und dann aber, wie geht's weiter? Aber es ist doch schon ziemlich viel, oder? Ja. Wie wir den bestimmen, hat doch auch wieder damit zu tun, in was für eine Gesellschaft wir leben und was wir für relevant halten, was irgendwie zu Menschen gehört und was nicht. Ja, natürlich. Aber das ist eine Diskussion sozusagen, die man immer führen muss. Okay, aber wer führt die mit wem und in was für eine Verhältnis? Ja, das stimmt schon. Aber gleichzeitig ist so, wenn wir davon sprechen, etwas ist inhuman, dann müssen wir wissen, was human ist. Ja, sonst geht es nicht. Wer ist das Jeder? Ja, jeder Begriff. In Afrika, in Südamerika und so weiter. Auch in Südamerika wird bestimmt sozusagen, was ist inhuman. Damit wird nicht gesagt, was ist für einen Afrikaner inhuman oder so, weil das wäre schon Rassismus. Okay. Ja. Vielleicht noch einen Anmerkung, also ich finde es schon ein bisschen schwierig, auch so einfach vom Imperialismus des psychologischen Mainstream zu sprechen. Also ich glaube, auch diese Bewegung ist wahnsinnig komplex. Also wir haben zum Beispiel, was haben wir letztes Jahr darüber diskutiert, ob man sich jetzt darüber ärgern kann, dass die türkische Psychologie so nah sich an die US-amerikanische Psychologie anlehnt oder so. Ja? Und dann sitzt man da aus Deutschland und sagt, ja, die machen keine indigene Psychologie, sondern sind so blöd und machen den ganzen amerikanischen Spaß oder so. Also ganz schnell kriegt das so eine Wendung. Ja, und das finde ich irgendwie total fatal. Also warum soll man nicht irgendwie in der Türkei entscheiden, bestimmte Modelle und Theorien zu übernehmen und sich irgendwie, was auch immer dann eine türkische indigene Psychologie sein sollte, ist ja auch eine ganz irgendwie andere Frage. Aber ich glaube, dass diese Bewegung, die sich ein bisschen ausbreitet und also ist ja kein einfaches imperialistisches Modell irgendwie befolgt, sondern total komplex ist, wer da welche Modelle von wem übernimmt. Und das ist ja nicht irgendwie so, als hätte die APA oder so da eine Mission, jetzt imperialistisch irgendwie sich auszubreiten oder sowas. Ich finde, das ist unheimlich schnell, ist in der Debatte so eine ziemlich anti-amerikanische Haltung drin und das stört mich einfach daran. Also dass man meines Erachtens auch irgendwas übersieht eigentlich. Ja, also letzte Wortmeldung, aber wirklich, oder? Ich denke, es geht ja nicht darum, eine indigene Psychologie zu übernehmen. Das heißt, die amerikanische oder englische oder die südafrikanische oder auch philippinische oder sowas. Sondern es geht ja darum, diese Grenzen zu überwinden. Und zwar mit einem Blick darauf, die Realität in der verschiedenen Kultur und Gesellschaft und so weiter und wie das Natürliche und die Natur, zu der der Mensch nun mal gehört, mit den anderen zusammenarbeitet, dieses auf den Begriff zu bringen. Also dazu hat Holzkamp zweifelsohne große Leistung erbracht, was aber nicht heißt, dass man jetzt glaubensmäßig da hinterherläuft, sondern dieses durchaus reflektiert, wenn es andere kritische Psychologien in der Welt gibt und sie die Realität besser erfassen, dann bitteschön guckt man da drauf und reflektiert das souverän und bildet dementsprechend seine Theorie, seine Erklärung von Realität. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen so komisch, wenn man sagt, ach, übernehmen oder die übernehmen die amerikanische Theorie. Na klar, machen viele das. So, da muss man aber auch reflektieren, welcher Ansatz wird denn dort verfolgt. Und das einfach zu übernehmen, das ist Schwachsinn. Aber es zu reflektieren, kritisch zu reflektieren, was bringt es, das ist notwendig. Das gilt für die Psychologie, die Wirtschaften, die mit dem großen K, genauso wie die mit dem vielen kleinen K. Gut, also ein großes Thema in kurzer Zeit.